des Herzens schlägt. Dieses Herzens schlägt. Dieses Herzens schlägt. Dieses Herz schlägt sich alleine durch die Nacht. Dieses Herzens schlägt. Dieses Herzens schlägt. Dieses Herz schlägt sich alleine durch die Nacht. Und hält mich wach. Schönsten Fleck der Erde, vom Bett aus das Meer sehen, der perfekte Tag zum Sterben, bis man schon wieder mehr will. Es geht nicht mehr darum, wie schön die Zeit war, sondern wie viel es geleitet hat. Alles optimieren, alles filtern für die perfekten Bilder. Wir greifen nach den Sternen, denn die Welt ist nicht genug, und schauen runter auf die Erde. Von dem Palast auf dem Saturn, auch wenn wir Lichtjahre entfernt sind, kommen wir immer noch nicht zur Ruhe. Wir wollen immer mehr und den Rest auch noch dazu. Genug ist nicht genug. Nur die schönsten Kleider und Wagen aus Gold, weil man was auf sich hält. Heile Welt in der Familie und ein Job, der dich erfüllt. Wir waren Überflieger. Als das auch nichts mehr zählte, sind wir abgehoben in die Stratosphäre. Wir greifen nach den Sternen, denn die Welt ist nicht genug, und schauen runter auf die Erde, von dem Palast auf dem Saturn. Auch wenn wir Lichtjahre entfernt sind, kommen wir immer noch nicht zur Ruhe. Wir wollen immer mehr und den Rest auch noch. Nicht genug. Noch ein bisschen blöd, ein bisschen an den Farben drehen. Zeig alles, platziere mich, stopp in den Panorama. Jedes ist atemberaubend. Ich nehme euch mit und jedes Blick ist ein Beweis dafür, dass ich gerade hier bin. Hier leider nicht keine Postkarte nötig. Du kannst mir folgen, bis da nichts mehr bleibt. Guck, du sollst meine Wirklichkeit so sehen, wie ich sie für dich zeichne. Denn wenn ich's nicht mit dir teilen kann, dann ist es nicht passiert. Auf das es mich ist, all katapultiert. Jetzt schnall dich an, wir heben ab. Wir greifen nach den Sternen. Und hoffen somit unsterblich zu werden, verlass die Erde, nix ist echt. Wir greifen nach den Sternen und werden nah, aber obwohl wir uns fern sind, halt den Moment hier fest. Wir greifen nach den Sternen, denn die Welt ist nicht genug. Und schauen runter auf die Erde, von dem Palast auf dem Saturn. Auch wenn wir Lichtjahre entfernt sind, kommen wir immer noch nicht zur Ruhe. Wir wollen immer mehr. Komm, wir stellen uns gegen den Sturm. Ich verberge meine zitternden Hände, verbarrikadiere mein Herz, als ob da keiner wohnt. Doch es bebt und wehrt sich unentwegt, es untergräbt und überschlägt sich, es fälscht und sabotiert. Und das alles wegen dir. Wenn die Nacht zum Tag wird, dann nur wegen dir, nur wegen dir. Wenn ich mich in Gefahr bring, dann nur wegen dir, nur wegen dir. Zu riskant, wenn wir uns nah sind. Jetzt hab ich was zu verlieren. Setz alles aufs Spiel, nur wegen dir.

alles im Fluss, alles verschwimmt. Bin vollkommen bei mir, weiß nur nicht wohin. Müsste eigentlich weiter, es wäre eigentlich Zeit. Mein stiller Begleiter ist noch nicht bereit. Ich trag dich mit mir rum, wie ein Schatten auf der Seele. Wenn ich die Augen schließe, hör ich dich noch reden. Komm nicht von dir los, umgibst mich wie Nebel. Trag dich mit mir rum, ich trag dich mit mir rum. Hängst an mir wie nasse Kleider, ziehst mich in die Tiefe, Erinnerung wie Treibsand. Du bist wie ein Schnitt in meiner Seite, dass ich nicht verblute, heißt nicht, dass ich verheile. Ich trag dich mit mir rum, wie ein Schatten auf der Seele. Wenn ich die Augen schließe, hör ich dich noch reden. Komm nicht von dir los, umgibst mich wie Nebel. Trag dich mit mir rum, ich trag dich mit mir rum. Dass die Erinnerung mich schmerzt, heißt nicht, dass ich sie nicht schätze. Dass ich drüber hinweg bin, heißt nicht, dass ich dich vergess. Ich trag dich mit mir rum, wie ein Schatten auf der Seele. Wenn ich die Augen schließe, hör ich dich noch reden. Komm nicht von dir los, umgib's mich wie Nebel. Trag dich mit mir rum, ich trag dich mit mir rum. Ich trag dich mit mir rum. Sperre sie weg, wo eben noch ein ganzes Leben war, bleibt nur ein schwarzer Fleck. Wenn ich durch unsere Bilder geh, gibt's nie mehr ein was wäre wenn. Bist nicht mehr der Mensch, den ich glaubte zu kennen. Dank dir bin ich frei, frei, frei. Fall. Ich fühle mich so leicht, leicht, leicht, denn du fehlst überall. So schön ist auch wahr, es wird nie mehr so sein. Dank dir bin ich frei, frei, frei, frei, frei. Through the memories and play and pretend, we keep rewriting history, 'cause we know how it ends. If I could go back in time, I don't know what I would change. I have no regrets, I just wanted to say. Dank dir bin ich frei, frei, frei, im freien Fall. Ich fühl mich so leicht, leicht, leicht, denn du fliehst überall. dir bin ich frei, frei, frei, im freien Fall. Gestellt, keine neue Antwort mehr. Jeden Zauber entschlüsselt, kein Geheimnis hat noch einen Wert. Tausend Versionen in tausend Farben ausprobiert, jeden Stein umgedreht, jedem Detail auf den Zahn gefühlt. Ich muss jetzt los, kein Blick zurück. Neue Reize müssen her, neue Segel setzen, neue Meere überqueren, vielleicht eine neue Sprache lernen, neue Ziele anvisieren, nie mehr die alten Lieder singen, neue Wege ausprobieren. Ich muss jetzt los, kein Blick zurück. ganz sicher, du willst es vielleicht. Ich kann dir versichern, dass das nicht reicht. Gib mir was Konkretes, ein Ja oder Nein. Ja oder Nein, ich hör nur vielleicht. Für immer vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Für immer vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Alles zu, das steht außer Frage. Er sang sich ins Rampenlicht, niemand sieht seinen Schaden. Ein Klippensprung in den Mittelpunkt und alle klatschen. Es ist egal, wie du dich fühlst, vergiss nicht zu lachen. Und wenn er nachts nach Hause kommt, ist alles leise. Kein Blitzlicht, kein Applaus und keine Preise. Nur ein zerrissenes Herz, Gedanken, die kreisen. Kann man nur so viel mehr haben, als man braucht, und sich trotzdem nicht reichen. Zu großes Haus, zu schneller Wagen. Solange alles glänzt, stellt man keine Fragen. Ruhm an der Wand, verstaubter Erfolg in Vitrine. Tausend Verabredungen mit dem Glück, doch es ist nie erschienen. Wenn er nachts nach Hause kommt, ist alles leise. Kein Blitzlicht, kein Applaus und keine Preise. Nur ein zerrissenes Herz, Gedanken, die kreisen. Nur so viel mehr haben, als man braucht, und sich trotzdem nicht reichen. Geht er zu Fuß? Wer auch immer er bis eben war, muss draußen warten. Die frische Luft tut irgendwie gut. Nicht zu beklagen, doch sein Leben hängt am seidenen Faden. Doch wenn er nachts nach Hause kommt, ist alles leise. Kein Blitzlicht, kein Applaus und keine Preise. Nur ein zerrissenes Herz, Gedanken, die kreisen. Wie kann man nur so viel mehr haben, als man braucht, und sich trotzdem nicht reichen? Fällt dir dein Leben auf die Füße, ehe du dich versiehst, ist keiner mehr da. In tausend Scherben spiegelt sich, was eigentlich unzerbrechlich war. Ihre scharfen Kanten sind auch deine. Versuch sie zu schleifen, um dich nicht zu schneiden. Brauchst einen Ausweg, irgendeinen. Ich reich dir die Hand, aber du musst sie greifen, wenn dich all dein Mut verlässt. Die Ungewissheit in dir wächst, jedes Versprechen dich versetzt. Bleib ich an deiner Seite, auch wenn du gerade im Regen stehst. Ich werde dich begleiten, auch wenn dir noch die Richtung fehlt. Auch wenn der Gegenwind uns vom Weg abbringt, sind wir nicht.